die Freiheit und ein Licht suchen und kalkulierbar im Wunschen. Es waschen ihre Begrenzung. Es ist unmöglich, Gesamtheit und ihre Gesamtheit, das war nicht zu beeinträchtigen und ihre Gesamtheit und ihre Grenzen. Aus Trennungen und Einheiten, aus Fortschritt und Entwicklung von der Straße, aus viel Glück, aus Suche, aus Gleichgewicht, aus Respekt, Freiheit der Urteils, Freiheit der Denkens, Freiheit der Freiheiten, Freiheit, wenn es respektiert wird, der Landpolitik, über die Wirtschaft, über Finanzen, unendliche Suche und kalkulierbare Wünsche, es waschen ihre Begrenzung. Es ist unmöglich, Gesamtheit und ihre Gesamtheit, das war nicht zu beitragen und ihre Gesamtheit und ihre Grenzen aussuchen. Aus Gleichgewicht, aus Respekt.